sein Gestern heute ist. Die letzten Tage in meinem Wackelsicht. Das Leben ist vorbei an mir, wie ein Powerstrich. Arbeite mein Leben lang, Erholung dachte mich ja nicht. Arbeite hier Tag für Tag, bin das nur Erfinger. Arbeite hier Tag für Tag, bin das nur Erfinger. Arbeite mein Leben lang, die Arbeit ist für mich ein Zwang. Mach mich das, weiß nicht wofür. Keiner ist mehr ein Mensch, nur ein Arbeitstier. Die späte Rente ist der Dank, ich mach mich fast mein Leben lang. Nur ich weiß es nicht. Morgen kommt es anders sein, die gleiche Fehlerei. Der morgige Tag sieht an meinem Wackelsicht vorbei. Das Leben sieht vorbei an mir, wie ein Trauerstrich. Arbeite mein Leben lang, Erholung dafür nicht ja nicht. Arbeite hier Tag für Tag, bin der Pur, erst in Grab. Arbeite hier Tag für Tag, bin der Pur, erst in Grab. Gestern heute ist, wie sie in den letzten Tagen in meinem Fackelsicht.